Eine Delegation des DVEK-Außenministeriums unter Leitung des Vizeaußenministers Shin Hong-chol startete am 21. April zum Besuch in den arabischen Ländern mit Maschine von Pjöngjang.